Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Willkommen zu einem Themenschwerpunkt, in dem es im Kern um eine einzige Frage gehen soll, nämlich: Was bedeutet es tatsächlich, seinem Land zu dienen? Und was bedeutet es, dieses Land notfalls auch zu verteidigen? Vier Menschen sitzen heute hier, die genau das getan haben. Sie haben diesem Land gedient, tun es zum Teil immer noch. Und die Frage ist, was bedeutet Wehrpflicht eigentlich wirklich, wenn es drauf ankommt? Was bedeutet Krieg? Andreas Rückewoldt sagt, Krieg ist niemals sauber, Krieg ist dreckig und es wird auch mit jeder Dreckigkeit gekämpft. War Kommandosoldat, Kroatien, Bosnien, Serbien, Mazedonien, Afghanistan. Ich habe, sagt er, die schlimmsten Gräueltaten der 90er mit angesehen. Ich habe Menschen gesehen, die sich für ein Stück Brot gegenseitig umgebracht haben. Und noch so ein Satz: Es wäre vielleicht einfacher, wenn mir ein Arm oder ein Bein fehlen würde, aber die Verwundung der Seele ist viel schlimmer. Darauf kann dich keiner vorbereiten. Seine Geschichte ist eine Geschichte des Überlebens, und zwar auch des eigenen. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schönen guten Abend. Ja, sie ist die Psychologin in dieser Überlebensgeschichte, Dunja Neukamp. Wir haben vor ein paar Jahren hier mal über ihre Zeit in Afghanistan gesprochen. Was haben wir da eigentlich gemacht? Die deutsche Bundeswehr in Afghanistan. Wir dachten, hat sie damals erzählt, wir tun da was Gutes. Wir wollten Frieden und Demokratie bringen. Aber die Wahrheit ist, man hat dieses ganze Land überhaupt nicht verstanden. Wir waren unglaublich blauäugig. Sie sagt aber auch, es hat einen echten gesellschaftlichen Wert, wenn Menschen bereit sind, ohne Rücksicht auf das eigene Leben für etwas einzustehen. Was bedeutet das? Herzlich willkommen. Ja, sieht er das auch so? Wollen wir diesen Mann fragen, der am 13. August 2021, glaube ich, war es, zum Einsatz gerufen wird, soll mit einem Trupp Feldjäger nach Taschkent fliegen. Doch wenig später findet er sich nicht in Usbekistan wieder, sondern am Flughafen von Kabul und ist dabei, als diese Bilder um die Welt gehen und Geschichte schreiben. Wir sollten, sagt der deutsche Staatsbürger, vor den heranrückenden Taliban in Sicherheit bringen. Doch dann dieses unglaubliche Chaos, bis zum Horizont habe ich nur Menschen gesehen. So beschreibt er das auch in einem sehr lesenswerten Erfahrungsbericht, der kürzlich, glaube ich, auch als Buch erschienen ist. Leben und sterben lassen, so heißt das Buch. Und genau das war es offenbar auch. Herzlich willkommen, Marc Hinzmann. Freue mich sehr. Ja, und er ist der Mann, der in der Geschichte den Überblick behalten soll, wenn es eng wird. Marcel Bohnert, Oberstleutnant im Generalstabsdienst der Bundeswehr, da heißt das, der ganz maßgeblich am sogenannten Operationsplan Deutschland mitgeschrieben hat, an jedem geheimen Plan also, der regelt, wie Deutschland im NATO-Bündnisfall militärisch, logistisch und gesellschaftlich funktionieren soll. Deutschland, sagt er, wird, wenn es darauf ankommt, die Drehscheibe Europas. Er weiß, wovon er redet. Ich war, sagt er, in einem Krieg, den es in der deutschen Öffentlichkeit nicht geben durfte, nämlich in Afghanistan und auch im Irak. Und vielleicht sagt er deshalb so klar, wir haben dort gelernt, was Krieg bedeutet, und wir müssen der deutschen Bevölkerung endlich reinen Wein einschenken. Was meint er damit? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schönen guten Abend in die Runde. Ja, Frau Neukamp, vielleicht Sie zuerst. Wir machen diesen Themenschwerpunkt, weil wir mal verstehen wollen, was das bedeutet. Wehrdienst, Wehrpflicht. Wir hören Leute, junge Menschen, die sagen, auf gar keinen Fall mache ich das. Wir hören andere, die sagen, ja, notfalls wäre ich auch bereit, mein Land zu verteidigen. Wobei sie dann häufig von der Art zu leben sprechen, die es zu verteidigen gilt. Wo stehen Sie eigentlich, Sie alle da, als Veteranin unter anderem in Kroatien, viermal in Afghanistan? Wie stehen Sie zum Thema Wehrpflicht? Das ist natürlich ein Thema, das jetzt wirklich in den letzten Monaten ja so viel diskutiert worden darüber. Mhm. Aber ich möchte mich ein bisschen von dem Thema Wehrpflicht distanzieren, sondern vielleicht sollte man der jungen Generation einfach sagen, hier, mach doch bitte ein Jahr Dienst für die Gemeinschaft. Mhm. Und sich dann ganz bewusst zu entscheiden, okay, ich gehe dann zur Bundeswehr oder ich gehe THW oder ich mache was Ökologisches oder ich mache was Soziales. Mhm. Aber ich glaube, dass es gerade für die Orientierung von jungen Menschen doch ganz gut wäre, einfach zu sagen, okay, ich gebe einen Teil also meines Lebens, ein Jahr, gebe ich hin für die Gemeinschaft und kann dann mitwirken. Und wie gesagt, Wehrpflicht, das ist halt dieses Thema mit der Pflicht. Da haben halt so viele Probleme, dann benennt man es halt einfach um. Ich für mich sage natürlich, eine Wehrpflicht, weil ich mich ja ganz bewusst dafür entschieden habe, 94 zu sagen, ich möchte meinem Land dienen bei der Bundeswehr. Ja, Sie wollen für was einstehen, das fand ich so gut. Wofür wollen Sie einstehen? Ich möchte für Deutschland einstehen, für diese Gesellschaft einstehen. Für mich ist es selbstverständlich, etwas zu geben. Ich habe ja mal Krankenschwester gelernt. Mhm. Also ich habe mich immer gekümmert. Mhm. Und da, als es darum ging, okay, was könnte ich noch tun, habe ich mich eben für den Weg in die Bundeswehr entschieden. Mhm. Und ja, und mir ist es dann auch leicht gefallen. Mhm. Auch mit den ganzen Herausforderungen, die es dann danach noch gab. Ich wollte gerade sagen, alle, die hier in der Runde sitzen, haben, es wird einem klar, wenn man sich damit beschäftigt, einen Preis bezahlt. Mich würde die Antwort von Andreas interessieren, Andreas Rückgebold. Wie schauen Sie darauf, der einen Sohn hat, der selber, glaube ich, auch Soldat ist? Ne? Jawohl. Wehrpflicht. Bei diesem Jawohl merkt man, wo Sie mal waren. Ja. Das ist, da wird das klar. Herr Lanz, wir sind beides Kinder der Wehrpflicht. Sie in der italienischen Armee 12 Monate, ich in der deutschen Armee 15 Monate. Ich bin ganz ehrlich, in meinen jungen Jahren, ich bin in einer Familie groß geworden, in dritter Generation Soldaten. Mhm. Aber am Anfang war ich eigentlich gar nicht mit dem, habe ich mit dem Grundgedanken eigentlich gar nicht gespielt, Soldat zu werden. Mhm. Aber wie gesagt, wir hatten dann auch das freiwillige Sozialjahr, also ich glaube 15 Monate oder 2 Jahre THW oder Bundeswehr. Und als junger Mann hat man dann die Entscheidung gefällt, also so ist es mir gefallen, dass ich dann gesagt habe, ich gehe zur Bundeswehr. Mhm. Habe dann 15 Monate Wehrdienstzeit gehabt und in den 15 Monaten, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich dann erstmal ein ganz anderes Bild bekommen. Ich habe Führungspersönlichkeiten kennengelernt, die mir einen Weg gegeben haben. Und ich wollte meinem Land in dem Moment was wiedergeben. Mhm. Damals Anfang 20, in der Demokratie groß geworden. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich die Wehrpflicht gemacht habe, weil ich bin jetzt 56 Jahre alt. Mhm. Und seit 56 Jahren lebe ich in einer Demokratie und in Sicherheit. Und das war für mich immer das Wichtigste überhaupt. Und trotzdem sagen Sie Ihrem Sohn, ich verstehe jetzt, dass deine Mutter mich hasst, weil du Soldat bist. Ja, das ist richtig. Aufgrund meiner Einsatzschädigung und die Jahre, die meine Ex-Frau natürlich mit mir mitmachen musste, diese Entwicklung, die sie über viele, viele Jahre sich dann entwickelt hat, ist es natürlich für sie noch mal ein ganz anderes Thema. Sie hat gesehen, wie der Mensch sich verändert hat, ob es dann später war mit Alkohol. Mein Sohn hat mich in den schlimmsten Zeiten kennengelernt oder mit alles also mitgemacht. In den schlimmsten Phasen. Ja. In den schlimmsten Phasen. Mhm. Und ob das jetzt von den Aggressionen niemals gegenüber meiner Kinder, aber halt gegenüber anderen Personen. Und dann kam, wie gesagt, kam noch der Alkohol dazu. Mein Sohn hat mich dann teilweise in einem sehr desolaten Zustand gefunden. Und ja, das war dann für mich auch ein Auslöser, mir das irgendwann mal einzugestehen. Mhm. Und ich kann meine Frau, Ex-Frau, vollkommen verstehen, dass sie heute sagt. Die Spuren dieser Geschichte führen in das zerfallene Jugoslawien, werden wir gleich auch drüber sprechen. Jawohl. Marcel Bonat schaut wie darauf, Oberstleutnant im Generalstabsdienst. Wie schauen Sie darauf? Wehrpflicht? Ja oder nein? Ja. Naja, ich schaue vor allem aus einer Sicherheitslagenperspektive darauf. Mhm. Also ich sehe, was im Februar 2022 in Europa passiert ist. Wir haben Russlands Beginn des Ukraine-Kriegs gesehen. Ja. Genau, so ist es. Und sehe auch regelmäßig, dadurch, dass ich Studien lese oder in meinen dienstlichen Tätigkeiten damit zu tun habe, was Russland tut, auch immer noch. Und ich sehe, was wir an Personal brauchen, um eine mögliche Verteidigung Europas sicherzustellen im Rahmen der NATO. Und ich meine, diese Zahl ist ja im Umlauf. Ne? Um die 460.000 Soldatinnen und Soldaten wird Deutschland dort kaltstartfähig, wie wir das nennen, also zügig verfügbar auf den Hof stellen müssen. So. Der Generalinspekteur, unser höchster Soldat. Wie Sie das sagen, zügig verfügbar auf den Hof stellen müssen. Ja, ist eine gute Frage. Ja, ja, es muss adäquat. Also, das muss man sagen, das muss sehr, sehr schnell gehen. Ne? Mhm. Und wir haben derzeit in der Bundeswehr so um die 184.000 aktive Soldatinnen und Soldaten. Ja. Wollen auf 260.000 aktive kommen. Und die anderen 200.000, die dann um die 460.000 voll zu machen, das sollen Reservistendienstleistende sein, die wir aber auch derzeit noch nicht in der Zahl verfügbar haben, in der wir sie bräuchten. Es gibt, Herr Bohlen, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, es gibt eine andere Zahl, die finde ich fast noch beeindruckender. Als Olaf Scholz Ende Februar 22, ne, die berühmte Zeitenwende ausgerufen hat, da hat die Bundeswehr sowas wie 183.600 Soldaten. Ja. Jetzt sind wir bei 184.200. Das heißt, in knapp 4 Jahren 570 Soldaten. Das kann nicht funktionieren. Ehrlicherweise ist diese Steigerung, also wir sind sehr lange bei um 180.000 Soldatinnen und Soldaten. Bei dieser Zahl sind wir schon sehr, sehr lange. Und wir haben in diesem Jahr jetzt, das hat Boris Pistorius vor einigen Monaten verkündet, das erste Mal wieder auf einem Aufwuchspfad. Mhm. Diese 184.200 ist die höchste Soldatinnen- und Soldatenanzahl seit 12 Jahren. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir seit Anfang dieses Jahres ein Wehrdienstmodernisierungsgesetz in Kraft haben und alle 18-Jährigen in diesem Jahr einen Brief bekommen, wo sie sich erstmal dazu äußern können, ob sie Interesse an der Bundeswehr haben. Die Männer müssen sich äußern, die Frauen können sich äußern. Und dadurch versucht man jetzt diese Zahl in Richtung dieser Zahlen, die ich gerade genannt habe. Und jetzt ist eben die große Frage, ob das reicht, um auf 460.000 Soldatinnen oder die 260.000 Aktiven zu kommen. Oder ob es da dann irgendwann eine Pflicht bedarf. Boris Pistorius hat eine Berichtspflicht an das Parlament alle halbe Jahre. Das steht in diesem Gesetz. Mhm. Und da wird man jetzt schauen müssen, was da in den nächsten Monaten sich tut. Realistisch gefragt in die Runde und mit der Bitte um maximale Ehrlichkeit. Sie glauben alle nicht, dass es ohne Wehrpflicht gehen wird, oder? Marc glaubt das auch nicht. Also ich weiß es nicht, aber ich bin da gar nicht, also ich bin da nicht so negativ. Also ich würde gerne mal abwarten, was jetzt mit der Freiwilligkeit passiert. Ich glaube, da sind schon sehr viele Jugendliche draußen, die auch wollen. Aber ob das am Ende reicht, naja, also da bin ich natürlich jetzt kein Experte für, der das sagen kann. Aber ich bin da nicht so negativ, sage ich mal, eingestellt, wie ich das sonst auch so in der medialen Berichterstattung. Aber Sie sagen auch, der letzte Schritt muss das dann sein. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Ja. Und sagen auch, Deutschland verteidigt sich nicht von alleine. Wie nehmen Sie die gesellschaftliche Debatte darüber klar? Ich nehme an, Sie sind spätestens dann, wenn klar wird, was Sie beruflich machen, hat man doch sofort diese Diskussion. Wie nehmen Sie das wahr? Also ich sag mal, wir können ja erstmal auf die Studienlage schauen. Und da ist es wirklich egal, wer diese Umfragen macht. Sie kommen immer so bei 2/3 pro Wehrpflicht oder, ne, du hast von der allgemeinen Dienstpflicht genannt, also entweder an der Waffe oder irgendetwas anderes. Es sind immer so 2/3 der Bevölkerung, die sagt, finden wir gut. Mhm. Und das ist eigentlich schon mal eine ziemlich stabile Zahl, weil sie auch zeigt, dass die Bedrohungslage, die wir seit Februar 22 haben, in der Breite in der Bevölkerung angekommen ist. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn man das mal etwas spezifiziert und auf die schaut, die es betreffen würde, also die jüngeren Menschen, dass da die Skepsis schon ein bisschen höher ist. Ja, da sind sie immer so bei ein bisschen unter 50% von Menschen, die sagen würden, wir machen. Und jetzt zu Ihrer Frage, wie nehmen wir das wahr? Die Debatte wird zumindest erstmal geführt, so wie es auch unser Bundespräsident seit vielen Jahren schon eingefordert hat. Das ist erstmal ein guter Schritt. Und sie wird auch dadurch, dass junge Menschen jetzt einen Fragebogen bekommen und sich mal bewusst mit diesem Thema im besten Fall auseinandersetzen, mit Freunden, Familien vielleicht noch ein bisschen mehr, geführt und wirklich ernsthaft geführt. Das ist ein guter Punkt. Natürlich ist es aber so, dass gerade bei Social Media, wenn da Soldatinnen und Soldaten aktiv sind und ihr habt alle auch Accounts, das fliegt einem halt rund um die Ohren. Das meine ich doch. Meine Kinder kriegt ihr nicht, wir provozieren, die NATO provoziert Putin. Also diese ganzen Narrative, die ist natürlich... Das eine, aber ich erlebe auch viele Eltern, insbesondere auch Mütter, die wirklich Angst um ihre Söhne haben und die sagen, auf gar keinen Fall. Ich erlebe Väter, die sagen, wir hatten sogar den Vizekanzler vor schon ein bisschen her, Robert Habeck hier, der sagte, notfalls nehmt ihr mich, aber nicht meine Söhne. Und das ist in der Ukraine übrigens genauso. Da kämpft die alte Generation, ja, da sind 50-Jährige an der Front, weil die sagen, lieber bin ich hier im Kampf graben, als dass mein Sohn oder meine Tochter hierher muss. Ne? Nur, also so ganz so schlecht sind die Zahlen ja auch nicht. Das, was sie dort erleben, ist halt abgeleitet aus einer Bedrohungslage. Am Ende geht es hier um unseren Wohlstand, unsere Freiheit, unsere Art zu leben. Und da muss es eben Menschen geben, die dafür irgendwie auch gewillt sind, mehr zu geben als... Das meine ich. Es geht auch um einen Mentalitätswandel im Zweifel. Ne? Sind wir im Kopf? Würden Sie sagen, wir sind im Kopf, Deutschland so wie es heute ist, haben wir wirklich verstanden, worum es jetzt geht? Ich glaube, also zumindest was ich in meinem Umfeld wahrnehme, also in meinem Umfeld ist Bundeswehr, keiner hat gedient, keiner hat da irgendwie Berührungspunkte mit. Ich merke schon, dass in meinem Umfeld das Thema nicht so ist, wie ich es auch aus der Bundeswehr heraus wahrnehme und auch selber auch empfinde, muss ich auch dazu sagen. Da merke ich, das ist noch nicht so weit. Also zumindest in meinem Umfeld ist das noch nicht so angekommen. Ja. Also ich glaube, dass da noch dass der auslösende Moment vielleicht auch oder von der Politik, dass da noch was kommen muss, dass das wirklich ankommt. Ja. Wie nehmen Sie das wahr, Herr Rückewoldt? Also ich bin ganz ehrlich, ich bin der Meinung, es kommt an bei der älteren Generation auf jeden Fall, weil sie sich an so Dinge erinnert, wie Sie schon vorhin angesprochen haben, Bosnien oder Kosovo, weil es recht nah liegt. Und ich bin der Meinung, dass da bei der älteren Bevölkerung natürlich auf jeden Fall, die machen sich da jetzt schon Kopf langsam, was passieren könnte. Bei der jüngeren Bevölkerung, wie du schon sagst, bin ich der Meinung, dass noch Aufholbedarf, aber ich bin guter Hoffnung, sagen wir mal so. Kann ich da ganz kurz? Ja. Die Sache ist, dass natürlich, ich glaube, man muss schon sehen, also da werden jetzt Menschen, die keine Pflicht haben, gefragt, ob sie eine Pflicht wollen. Jetzt unabhängig davon, worum es da eigentlich geht. Ist schon so klar. Klar gibt es ein paar, die so einen kleinen, ich sag mal, einen patriotischen Impuls haben, sagen, es geht um mein Land und so weiter. Aber ich habe keine Pflicht und die Alternative ist, ich habe eine Pflicht. Ja, dass sie erstmal sagen, warum? Psychologisch schwieriger als unsere Situation, wo klar war, wir haben eine Pflicht und da wurde gar nichts drüber diskutiert. Ich sag mal, gerade die Bundesschülerkonferenz, die spricht da jetzt auch noch irgendwie in dieser Woche zumindest, ne, da sprechen sie mit Schülern, die haben schon eine differenzierte Sicht, die sagen, aber es wäre schön, wenn ihr uns mitnehmt. Ja, also da nicht irgendwie da oben alles allein entscheidet, sondern ihr müsst es mal plausibel machen und uns erklären. Jetzt wäre mal die Frage auch an die Psychologin in der Runde, Frau Neukamp. Wie wichtig ist das, was Sie immer einfordern, Ehrlichkeit? Der Bevölkerung reinen Wein einschenken, das war Ihre Formulierung. Ne? Natürlich ist Ehrlichkeit das Allerwichtigste. Also ich erwarte das im Grunde auch von den Politikern. Aber haben Sie das Gefühl, dass wir das sind, dass wir ehrlich sind? Zu den Leuten wirklich sagen, was möglicherweise auf sie zukommt? Nee. Ich kriege hier immer so abwartende Antworten, so nach dem Motto, das ist doch jetzt gar nicht das Thema. Es wird sowieso keine deutschen Bundeswehrsoldaten jemals irgendwie in der Ukraine geben. Darum geht es doch jetzt gar nicht. Davon sind wir ganz, ganz weit entfernt. Mein Gefühl ist immer, das ist auch der Grund, warum wir das in dieser Woche machen, wir müssen diese gesellschaftliche Debatte dringend führen. Also ist es ja auch so mit dem Thema Wehrpflicht und auch die ganzen Gegenargumente. Aber es ist ja auch so, dass Wehrpflichtige nicht ins Ausland gehen. Außer sie möchten es auf freiwilliger Basis oder verlängern dann. Aber im Grundsatz ist es ja so, es geht keiner. Genau, kein Wehrpflichtiger muss in den Auslandseinsatz. Genau, das gibt das Grundgesetz gar nicht her. Genau. Aber die Debatte darum, die Frage, was es bedeutet, sein Land im Ernstfall zu verteidigen, zu verstehen, wenn man auch Ihre Geschichten so hört, was das dann sein kann. Darüber müssen wir doch reden. Ich glaube, es hat sich aber schon etwas verändert, spätestens seit, sag ich mal, 2010, in dem Jahr, in dem viele gefallen sind mit dem Karfreitagsgefecht. In Afghanistan. Nochmal ein ganz großer Schub kam 2021 bei dem, sage ich mal, eher unglücklichen Abzug aus Afghanistan und natürlich dann auch mit Fall von Kabul. Aber haben Sie wirklich das Gefühl, dass das ein Wendepunkt war in der Geschichte? Also erinnern Sie sich, wie deutsche Soldaten zurückgekommen sind und kein Minister, keine Ministerin Zeit hatte, um überhaupt damals zu sein, wo die Flugzeuge landen? Das war natürlich also sehr mehr als schäbig. Ja. Und es waren auch viele enttäuscht. Und trotz allem, nachdem aber dort mediale Aufmerksamkeit war, und es war ja auch dann so, dass einfach viel mehr Berichte aus Afghanistan dann kamen. Das war in den Jahren davor überhaupt nicht der Fall. Da hat sich kein Mensch für Afghanistan und für die Soldaten interessiert. Und dann kam eben der Fall von Kabul. Und auf einmal war man so entsetzt, weil man eben genau diese Bilder gesehen hat, wie Menschen vom Flugzeug fallen. Und dann ist es erst mal mehr wieder im Fokus gewesen. Und so hat sich das schon ein bisschen geändert, was, sage ich mal, die Veteranenthematik, was Belastungen im Einsatz, was es bedeutet, was das nicht nur für den einzelnen Soldaten, die einzelnen Soldaten bedeutet, sondern was das auch mit Angehörigen macht. Aber natürlich ist es so, es ist noch viel, viel Luft nach oben. Und ich glaube, zu diesen ganzen Themen muss man natürlich ganz klar sagen, was passieren kann, auf was wir uns einstellen müssen und so wie viele traumatisiert sind und auch moralisch verwundet sind, was das praktisch, dass das auch passieren kann. Und wenn man ehrlich damit umgeht und die Leute wissen, auf was sie sich einlassen, dann können die auch besser damit umgehen. Aber oftmals dieses Durchschlängeln, nichts Genaues sagen, immer nur so vage Antworten geben, damit können die Leute nicht umgehen. Und junge Menschen schon dreimal nicht. Herr Hinzmann, Sie sind aktiver Hauptmann der Reserve. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich bin seit dem 31.12., das war mein letzter Tag als Soldat auf Zeit, ich bin ausgeschieden aus dem aktiven Dienst und leiste aktuell Reservedienst im Veteranenbüro der Bundeswehr. Das heißt, ich bin zur aktuellen Zeit dann beordert. Und damit. Und warum sind Sie ausgeschieden? Ich habe also meine Zeit war zu Ende. Meine Frau lebt nicht in Deutschland. Und deswegen war für mich klar, dass ich dann zu meiner Frau... Und hat das, was Sie erlebt haben, auch was damit zu tun? Das hat damit nichts zu tun. Also der Einsatz hat jetzt nicht für mich das Bild entwickelt, dass ich nicht bleiben wollte. Also nee, das war für mich nicht so. Nehmen Sie uns einmal mit in diese Geschichte. Sie waren auf dem Weg nach Taschkent, Usbekistan. Also genau, ich wurde freitags alarmiert, und bevor es losging letztlich. Ehrlicherweise habe ich an dem Freitag nicht dran geglaubt, dass überhaupt noch mal dass das losgeht, sage ich mal. Und bin dann am Samstag, war es dann scharf, bin am Sonntag, habe ich mich mit meiner Truppe gesammelt an einem festgelegten Sammelpunkt. Und bis dahin habe ich auch immer noch nicht geglaubt, dass wir wirklich im Flieger sitzen werden. Aber ich war immer im Glauben, wir fliegen nach Taschkent. Das war auch mein Auftrag letztlich. Und erst am Morgen am Flughafen, also da gab es ja dieses ganz bekannte Bild vom ersten A400M, der um 6 Uhr morgens gestartet ist. Ich kam dann danach zum Flughafen und erst dann habe ich erfahren, dass ich nach Kabul fliegen soll mit meinen Männern und Frauen. Und, hatten Sie irgendeine Vorstellung von Afghanistan? Glücklicherweise ja, denn Afghanistan war, ich bin 2012 in die Bundeswehr eingetreten und eigentlich war Afghanistan das Thema meiner Dienstzeit. Also ich bin auf den Übungsplatz gefahren, egal wohin, alle meine Kameradinnen und Kameraden um mich herum waren alle schon irgendwie da und die haben mich schon darauf vorbereitet. Also ich glaube, für mich wäre es schwieriger gewesen, wenn es in ein anderes Land gegangen wäre, aber Afghanistan war für mich allgegenwärtig. Also das war das Thema meiner Dienstzeit. Und hat Sie irgendjemand vorbereitet auf das, was da in Kabul auf Sie warten würde? Was war der Befehl, was war die Idee? Da gab es nichts. Also ich wusste halt, ich hatte meinen Auftrag Taschkent und komme dann an diesen Flughafen, kriege eben eine Flugliste und sehe oben Destination Kabul. Und nach Rücksprache mit den zuständigen Stellen wurde bejaht, es geht dahin. Aber eine Einweisung, oder also der Führer, der General Al, war ja schon unterwegs. Also der saß ja in diesem ersten Flieger, der war schon unterwegs. Und die Kurzfristigkeit hat das einfach nicht mehr zugelassen, dass wir da noch mal... Also Sie wussten gar nicht, was Sie da machen sollen? Ich wusste nicht, was da auf mich zukommen wird, das stimmt, ja. Also vom Auftrag her war mir nicht klar, was ich dort vor Ort machen würde. Aber ich habe mich immer damit beruhigt, dass ja schon welche unterwegs sind. Da waren auch Feldjäger dabei. Ist schon klar. Und dann habe ich gedacht, na, die nehmen mich auf. Und dann werde ich das schon erfahren, was wir da tun. So, und dann landen Sie in Kabul und sehen was? Ja, ich habe dann irgendwann erst mal in der Luft erfahren, dass der erste Flieger nicht landen darf. Von daher war mir klar, okay, wir sind die Ersten, die da landen. Also so schnell geht es dann von... Das ist der General, der vorausfliegen sollte? Richtig. Der war in dieser ersten Maschine? Richtig. Und der ist nicht gelandet? Der ist nicht gelandet. Wow. Und die haben keine Landeerlaubnis bekommen. Wie auch, also ich weiß auch bis heute nicht genau, wie es lief, dass wir eine Landeerlaubnis bekommen haben. Aber am Ende war es dann so, irgendwann hieß es, okay, wir kreisen jetzt und dann geht's runter. Und für mich also war das, ich muss sagen, das war total surreal. Ich hatte auch gar keinen Moment Zeit, mich da irgendwie mit zu befassen. Ich lande da, diese Tür, diese riesen Ladeluke geht hinten auf. Es kommt eine brüllende Hitze, schlägt einen entgegen. Man riecht sofort, es ist ein Gestank in der Luft. Es ist wie brüllend warm. Ich komme da raus und ich sehe überall Soldaten. Ich sehe irgendwelche Drohnen am Himmel fliegen. Also ich kam mir vor wie in einer ganz anderen Welt da, das muss ich sagen. Also, und wussten immer noch nicht, was der Auftrag ist? Nee. Ich wusste immer noch nicht, was mein Auftrag ist. Ich habe ja dann erst mal dort den Botschafter getroffen, der ja noch vor Ort war mit seinem Personal. Das Bild, das wir da gerade sehen, das ist so ungefähr die Situation, die Sie da vorgefunden haben. Ich war auf dem Flugfeld. Ja. Also ich kam einfach... Sie waren innen drin sozusagen. Genau. Es gibt einen militärischen Bereich in diesem Kabuler Flughafen, der wohl auch schon immer ein militärischer Bereich war. Ich war zuvor auch nicht in Afghanistan, also für mich war das eben alles neu. Und wir saßen dann letztlich erst mal einen Moment auf diesem Flugfeld und haben dann darauf gewartet, bis weitere Befehle folgen, wie es weitergeht tatsächlich. Ja. Und erleben dann diese, ich habe das vorhin zitiert, bis zum Horizont nur Menschen. Genau, ich habe dann die erste Nacht da, ich weiß gar nicht mehr wie lange, am anderen Morgen wurden wir zum North Gate befohlen. Uns wurde gesagt, dort geht es letztlich hin. Und haben dann, ich hatte, und das muss ich einfach sagen, ich hatte zum Glück, ich war ja noch ein sehr dienstjunger Oberleutnant und durch Corona wenig Zeit, Erfahrungen zu sammeln. Und ich hatte eine tolle Truppe dabei. Entschuldigung, das Bild haben Sie gemacht, ne? Das habe nicht ich gemacht, aber das hat einer meiner Soldatinnen oder Soldaten gemacht. Aber das kommt aus Ihrem, das war der Moment sozusagen. Ja. Das ist das, wenn Sie meinen, bis zum Horizont nur Menschen. Das ist das, genau. Das ist schon etwas, also da war das North Gate geschlossen. Die stehen also direkt vor dem North Gate, die Menschen, und hoffen, dass das nochmal geöffnet wird. Was aber nicht passiert ist. Weil in der Situation, ne, Sie nehmen uns einmal mit, die Taliban rücken heran. Und jeder, der irgendwie kann, versucht draus. Also die Taliban, die stehen auf der anderen Straße. Genau, die sind schon da. Die sind schon da und kontrollieren ganz genau, wer da hinkommt. Und genau, irgendwann, die Situation ist ja auch nicht mehr zu kontrollieren. Also dieser Flughafen war dieses letzte gallische Dorf am Ende des Tages, wo noch irgendwie, ne, wie die Flutwellen, die von außen draufprasseln. Und jeder will da rein. Ich hatte auch das Gefühl, als ich zum ersten Mal davor gehe, hier ist auch nichts unter Kontrolle oder so. Also ich wusste gar nicht, wie... Vielleicht können die Regime mal ein paar Bilder zuspielen, irgendwie auch aus dieser chaotischen Situation. Es gibt unglaubliche Bilder, die damals auch um die Welt gegangen sind und die nochmal verdeutlichen, worüber wir hier reden. Ich habe vorhin kurz Ihren Erfahrungsbericht angesprochen. Leben und sterben lassen. Und ich habe weite Teile auch dieses Buches tatsächlich gelesen. Das geht einem wirklich unter die Haut, weil dann irgendwann klar wird, leben und sterben lassen ist in dem Fall absolut wörtlich gemeint. Und Sie haben diese Entscheidung mitgetroffen. Ja. Warum? Naja, ich gehe vor dieses Tor, gucke mir das alles an. Währenddessen haben meine Männer und Frauen diese Registratur aufgebaut. Und dann stehen da Menschen. Also da standen Menschen vor unserem Tor. Und mein Stellvertreter kommt einfach zu mir und sagt, wir müssen jetzt loslegen. Also wir haben ja keine Zeit. Das war ja ein Riesenproblem. Und dann sage ich, ja, womit denn loslegen? Also, und dann haben wir uns da hingekniet, haben uns Gedanken gemacht, was wir tun. Also nach welchen Kriterien können wir denn hier Menschen mitnehmen? Es gab ja auch noch kein Mandat. Also da gab es ja nichts. Und dann haben wir wirklich uns Gedanken gemacht. Also deutsche Staatsbürger. Ja? Dann, also wir führen ja bei der Bundeswehr mit Auftrag. Na, das heißt, ich habe da, also wusste schon ungefähr, was jetzt hier, wer mitkommen sollte. Das habe ich in den Medien verfolgt und konnte mir das zusammenreimen. Das ist diese Schleuse, ne? Sie sprechen, wo Leute sozusagen versuchen reinzukommen. Genau. Ja. Weil Sie das gerade so beschreiben, ich fand das mit den stärksten Teil in diesem Bericht, wo Sie sagen, wir sind als Bundeswehrangehörige, und das ist der Unterschied zu anderen Armeen, wir sind nicht einfach stumpfe Befehlsempfänger, sondern wir sind immer darauf geschult worden, auch nach unserem Gewissen zu entscheiden, genau hinzugucken, moralische, ethische Grundsätze anzuwenden. Ja. Und jetzt stehen Sie da plötzlich und müssen sagen, du ja und du nicht. Mhm. Ja. Was macht das mit einem? Also in dem Moment funktioniert man. Also man hat ja keine, also ich hatte auch gar keine Zeit, mir über ehrlich Gefühle Gedanken zu machen. Aber man merkt natürlich einen an, da stehen Menschen vor einem. Also meine erste Frage war immer, warum soll ich sie mit nach Deutschland nehmen? Welche Grundlage haben sie? Und in der Regel war die Antwort, ansonsten töten mich die Taliban. Und ich kann Ihnen sagen, das ist, wenn man in so einem Einsatz ist, das geht ein, also das sagt ein Mensch nicht einfach so. Und wenn da Menschen vor einem, also die wirklich flehen, dass man sie mitnimmt, das hat ja auch mit Menschenwürde nichts mehr zu tun. Und man steht da und man weiß aber, ich kann nicht jeden mitnehmen. Das geht, dafür bin ich nicht hier. Und dann versucht man eben mit allen Möglichkeiten, nach bestem Wissen und Gewissen, diese Menschen Grundlagen festzustellen, die eine Verbindung nach Deutschland zulassen, sodass ich auch sagen kann, den können wir halt mitnehmen. Sie müssen ja auch versuchen zu unterscheiden, was ist jetzt vielleicht eine wahre Geschichte, was eine Schutzbehauptung. Ja. Tatsächlich, auch das ist... Das beschreiben Sie ja in Ihrem Buch, diese Lebensumstände. Ja. Damals in Kabul, Kinder, die auf dem Müll leben, irgendwie versuchen, durch den Tag zu kommen. Wirklich brutal. Mhm. Diese Ruinen, diese Spuren des Krieges, des Kampfes, überall. Also es ist sozusagen keinem zu verdenken, der versucht, mit welchen Mitteln auch immer, ein besseres Leben zu suchen. Ich habe es keinem übel genommen. Und wenn der Preis eine kleine Lüge ist, egal. Ich habe es keinem übel genommen. Also ich konnte es verstehen. Mhm. Am Ende hatten die Angst um ihr Leben. Die Kinder, Sie beschreiben so bewegend die Geschichten der Kinder. Sie sagen, die wurden zum Teil benutzt. Was heißt das? Naja, also das ist ein einziges Dilemma. Ich hatte irgendwann eine Frau vor mir, die wir nicht mitnehmen durften, die aber immer geschrien hat, also ich spreche auch die Sprache nicht, aber wo wir irgendwann gehört haben, die hat ihr Kind gesucht. Also ein Säugling, Baby. Und ich habe so gedacht, naja, so ein Baby kann ja nicht weggehen. Und ich dachte, das wäre ein Versuch, irgendwie in diesen Flughafen zu kommen. Und zum Glück hat einer meiner Soldaten eben den Moment gehabt, einen afghanischen Soldaten gefragt, der hat uns übersetzt und der ist mit ihr losgegangen und der hat dieses Baby gefunden. Und hat dann gesagt, das war irgendwo hinter so einem Müllberg oder so, haben die das gefunden. Also wir haben vorher noch mal bei der Waisenstation nachgefragt, da war es eben nicht. Und da wurde mir eben klar, und das geht ein, und das läuft mir kalt den Rücken runter, weil hätte ich die Frau einfach weggeschickt, ich hätte nie erfahren, dass ich einen Fehler gemacht habe. Also das erfährt man ja nicht. Und dann fragt man sich, wie oft ist das vielleicht vorgekommen, dass ich irgendwas entschieden habe und es war ein Fehler. Ja, also das ist. Und Sie beschreiben auch, also man kann sich das nicht vorstellen, aber dass Menschen Kinder jemand anderem wegnehmen und sie benutzen und sagen, hier, das ist mein Kind, lass mich bitte durch. Es muss ja so passiert sein. So ein Kind kommt ja nicht alleine da rein. Und dass es da irgendwo gefunden wurde, ist gut da abgelegt. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, und das mussten wir auch wieder verhindern. Also ein Kind durfte ja nicht zur Zutrittskarte werden, weil dann wäre genau das passiert. Also ich hatte immer so das Gefühl, als ich da war, hier verfolgt ein Dilemma das nächste. Und irgendwie, ich kann es nicht auflösen, in keinster Weise. Ich mit dem ganz, also selbst mit mehr Mitteln kann man diese Dilemmata am Ende nicht auflösen. Ja. Man muss da irgendwie einen Weg für sich finden und auch irgendwie versuchen, mit seinem Gewissen gewissenhaft eben zu handeln, sag ich mal. Und abschließend gefragt, wie lange dauert es, bis man mit so etwas fertig ist? Für sich selber? Manchmal nie. Also am Ende des Tages wird mich dieser Einsatz wahrscheinlich mein Leben lang in einer gewissen Art verfolgen. Mir hat es geholfen, das aufzuschreiben am Ende. Also das meiste, was ich in dem Buch geschrieben habe, ist unmittelbar nach dem Einsatz, weil ich hatte im Einsatz keine Zeit, über Emotionen nachzudenken. Und ich kam wieder und dann, das war in mir drin. Es musste raus, aber ich wusste nicht, wie, wohin. Ich hatte 5 Tage frei und Familienangehörige, ich liebe meine Familie, aber die konnten das nicht verstehen, was wir da durchgemacht haben. Und dann habe ich es denen einmal erzählt und dann war ja für die das Thema auch abgehakt, aber für mich noch lange nicht. Und ich brauchte da irgendwie dieses Ventil. Und für mich war Schreiben dieses Ventil, um das zu verarbeiten und auch zu ordnen. Also das war. Ist das der Moment, wo man versteht, was Krieg noch ist? Das ist ein Moment, aber der Moment, wo ich richtig verstanden habe, was es ist, als ich irgendwann vorm Untersuchungsausschuss sitze und auf einmal Rede und Antwort stehen muss für Dinge, die ich dort entschieden habe, die meine Männer und Frauen entschieden haben, wo man irgendwie gar nicht so sehr drüber nachgedacht hat, aber auf einmal wird an die politische Brisanz dieses ganzen Themas, ja, für die ich nichts kann. Also ich habe die Entscheidung nicht getroffen, werde dann aber dahingeschickt, muss dann welche treffen und dann muss ich da sitzen und es auch erklären. Und das ist natürlich ein Moment, da wird einem dann bewusst, was alles dahinter steckt. Ja, für wie viele Leute waren Sie verantwortlich vor Ort? Also vor Ort war ich war der stellvertretende Zugführer, wenn man so will. Also ich hatte eine Gruppe von 10 Leuten mit mir eingeschlossen. Und am Anfang eben, weil ich der Erste war, der gelandet ist, da waren wir dann noch ein paar mehr, da waren es dann 12. Und 2 Stück, die auf jedem Flieger zwischen Taschkent und Kabul saßen. Wahnsinn. Und dann Untersuchungsausschuss. Ja. Und Sie müssen sich kritischen Fragen stellen. Ja. Ich war relativ. Beispiel? Eine Frage war zum Beispiel, es gab ein Dokument, was ausgestellt wurde. Da stand also sinngemäß drauf, in englischer Sprache, wen es betrifft. Mit diesem Dokument begeben Sie sich zum Flughafen und da werden Sie ausgeflogen. Offizieller, also das war wie ein offizielles Dokument. Und ich habe dieses Dokument vor Ort als für eine Fälschung gehalten, weil zum Beispiel der Briefkopf des Bundestages drauf war und der Bundestag einfach kein Exekutivorgan ist, der sowas ausstellt. Ja. Und ich habe es für eine Fälschung gehalten, habe das auch so gesagt. Und im nächsten Moment legt man mir dieses Dokument im Untersuchungsausschuss vor. Und ich konnte mich noch genau daran erinnern, weil ich das für eine sehr schlechte Fälschung auch gehalten habe. Government@bund.de ist die E-Mail-Adresse. Das Ding war echt? Das Ding war echt. Und dann hat ihn keiner vorher gezeigt? Das hat ihn keiner in die Hand gedrückt? Er sagt, pass auf, wenn einer mit dem Ding kommt? Nein. Und das Problem war eben auch, dadurch, dass nichts drauf stand, wissen Sie, also ich habe dann immer kontrolliert, woher kommt denn dieses Dokument, wenn das einer hatte. Und dann habe ich manchmal gesehen, es war ein WhatsApp-Screenshot. Also die Leute waren ja organisiert. Das ist ja heutzutage alles ganz einfach möglich. Und dann konnte, das war nicht möglich, damit zu, also es war nicht möglich, ne, damit zu arbeiten. Und da geht's ein, läuft es einem kalt den Rücken runter, weil ich ja wusste, ich habe Leute abgelehnt. Also ich habe es für eine Fälschung gehalten. Ja. Und glauben Sie umgekehrt, dass wir haben ja 36.000, 38.000 Leute eingeflogen aus Afghanistan, ne, in den letzten Jahren. Glauben Sie, dass wir umgekehrt da auch viele Fehler gemacht haben? Ich habe Berichte gelesen aus der Botschaft in Islamabad in Pakistan. Und der Botschafter sagte, pass auf, hier werden Leute vorstellig, die werden uns als Juristen verkauft. Mhm. Und dann stellt sich raus, sind in Wahrheit Scharia-Richter und solche Geschichten. Hier treten reihenweise Leute an mit gefälschten Dokumenten. Gab es eine lange Spiegelrecherche auch dazu. Mhm. Da geht es einem kalt den Rücken runter, wenn man das liest. Islamisten eingeflogen werden, weil sie sich irgendwelche Papiere beschafft haben, die sie angeblich oder zu vermeintlichen Ortskräften machen. Also ich sag mal, man sieht einen Menschen ja nicht an, ob irgendwie ein Straftäter ist oder ähnliches. Und ich konnte vor Ort, ich hatte keine Technik. Mhm. Also auch ne, Heiratsurkunden, all das. Ich musste mir das Learning by Doing irgendwie aneignen. Und heute bin ich da irgendwie Experte in Afghanistan. Eine afghanische Heiratsurkunde. Ja. Mhm. Das haben Sie dann plötzlich vor sich? Ja. Als jemand, der gerade noch nach Usbekistan sollte? Ja. Wow. Und dann habe ich mir das dort, ne, also da gab es ja auch den einen oder anderen Kontakt mal an andere Nationen und dann hat man sich das angeeignet. Heute bin ich ein Experte in afghanischen Heiratsurkunden. Aber als ich da ankam, hatte ich natürlich überhaupt gar keine Ahnung davon. So und, wie wir alle eher nicht. Ja, verstehe. Mhm. Wahnsinn. Andreas Rückgewoll gefragt, wann haben Sie das erste Mal begriffen, was Krieg noch ist? Es ging eigentlich schon im IFOR-SV-Einsatz los. Ich bin ganz ehrlich, das waren so Einzelgeschichten. Ich gebe Ihnen einfach noch ein Beispiel. Ich war in einer Transportaufklärungskompanie. Wir waren in Schibenik stationiert und haben dort Konvoifahrten gesichert nach Bosnien rein. Und, wir sind jetzt Ende 90er Jahre. Ja, wir sind 1996. Mhm. Setzen Sie mich jetzt nicht auf das Jahr fest. Ja, war so in dem Bereich. Ne? In dem Bereich muss es gewesen sein. 96, ne? 96, wir waren zur selben Zeit. Und wir waren auf einer Konvoifahrt und vor Einbruch der Dunkelheit mussten wir eigentlich immer untergezogen haben irgendwo in irgendwelchen Camps. Das Problem war aber, wir hatten mehrere Pannen gehabt und es ist dann halt zum Einbruch der Dunkelheit gekommen und wir waren in der Nähe von Duboy. Mhm. Duboy war serbisches Gebiet, was ich aber gerade in dem Moment überhaupt gar nicht wusste. Und wir hatten zwei Muslime, die bei uns im Konvoi mit eingegliedert waren. So, und auf der Fahrt nach Duboy in die Innenstadt rein ist es dann zu einem Feuergefecht gekommen. Was natürlich nicht gegen die Bundeswehr gerichtet war, aber in dem Moment interessiert sie das nicht. Wir waren vorne eingesetzt mit einem Spätpanzer Fuchs und ich mit meinen Leuten auf dem TPZ als abgesessene Komponente. Und dort waren dann zwei Muslime, die angeschossen worden sind. Einer hatte einen Hüftsteckschuss und ich glaube, der andere hatte einen Bauchschuss. Wir hatten erst Verwundetenversorgung durchgeführt und dann ein Riesenchaos. Es war, wie gesagt, für uns in dem Moment Beschuss auf uns. Aber es war nicht gegen die Bundeswehr gerichtet. Aber nichtsdestotrotz, es war in dem Moment eine Gefechtssituation. Ja. Ja. So, wir hatten einen angeforderten Hubschrauber. Der Hubschrauber konnte aber nicht landen, weil links und rechts der Straße komplett vermint war. Also wäre der runtergegangen, wäre es zur Explosion gekommen. Und dann kam ein Krankenwagen. Und die beiden waren stabil, also die waren nicht lebensgefährlich verletzt. Und dann kamen die aus dem Krankenwagen, das war ein deutscher Krankenwagen auch noch, den haben die irgendwann in Deutschland gekauft. Und dann haben die mit denen gesprochen und dann schrien die beiden immer nix du Boy, nix du Boy. Und wir hatten damals auch keinen Dolmetscher mit dabei, der war im hinteren Bereich. Also der Konvoi war ca. 800, 900 Meter hinter uns. Wir waren halt als Komponente vorne. Und die wollten da nicht rein, in diesen Krankenwagen? Genau, die wollten in den Wagen nicht rein. Gut, dann habe ich immer in dem Moment entschieden zu sagen, okay, der Krankenwagen kann verschwinden. Und dann haben wir einen anderen angefordert und dann stellte sich heraus, dass das Serben waren. Und dann ist aus dem anderen Bereich, aus dem muslimischen Bereich, ist ein Krankenwagen gefahren und hat die beiden Kameraden mitgenommen. Mehrere Wochen später haben wir dann auf einmal, musste ich dann antreten, bei uns, stand die auf einmal bei uns vor der Tür, also ich sag mal so anderthalb Monate später, und mit ihren Familien und haben sich dann bedankt, dass wir die beiden nicht an die Serben übergeben hätten. Aber weil das das Todesurteil das wäre das Todesurteil für die gewesen. Und diese Schreie von den beiden Kameraden, nix du Boy, nix du Boy, die habe ich bis heute im Kopf. Wie haben Sie, wir haben ja damals auch so Wörter gelernt, ethnische Säuberung. Ja. Was heißt das, wenn man es dann im Krieg vor Ort erlebt? Also für mich war es diese, die Rasse auszurotten. Das, was Sie dort durchgeführt haben, ich meine, mit den Massenvergewaltigungslagern, KZs, es ist ja alles bewiesen. Es ist in Foča passiert, ein Massenvergewaltigungslager hat es dort gegeben. Sie haben diese Lager auch gesehen? Wir sind an diesen Lagern vorbeigefahren. Wir durften, wie gesagt, wir waren ja da im Konvoischutz, aber das sind alles ehemalige Lager gewesen. Wir haben Hausdurchsuchungen gemacht, wir waren in Häuser reingekommen, wo Brandleichen noch drin waren. Sie haben Dinges gefunden, die mit den Pionieren. Wir haben die Pioniere bewacht, die aus dem Brunnen dann die Leichen rausgeholt haben. Und das sagt ja schon alles aus. Also wie gesagt, die Gräueltaten, die dort durchgeführt worden sind, ist für normalen Menschen, also mitten in Europa hätte ich mir das nicht vorstellen können, bin ich ganz ehrlich. Weil wie gesagt, viele Jahre davor, 1984, waren die Olympischen Spiele. Und auf einmal steht man in derselben Stadt. Genau, in derselben Stadt. Und dann steht man auf einmal und sieht keine grüne Fläche. Egal wo, ob es ein Sportplatz ist, der Außenbereich hoch, wo die Katharina Wiedt die Goldmedaille damals geholt hat. Das waren alles Gräber. Dort haben sie nur Gräber gesehen. Und die erste Zeit teilweise, es war ja auch noch 95 Srebrenica zum Beispiel, wenn sie Richtung Foča gefahren sind oder wenn sie Richtung Omaska gefahren sind, haben sie ja teilweise noch den süßlichen Geruch in der Nase gehabt. Von Toten. Von Toten. Ja, und Srebrenica. Ja. All diese Dinge. Was ist eigentlich härter, das zu verarbeiten, das mit ansehen zu müssen oder wie dann häufig internationale Truppen zum Nichtstun verdammt zu sein, zugucken zu müssen? Das ist sowieso, wie soll ich mich ausdrücken, Afghanistan war eine andere Geschichte. Dort haben wir das abgerufen, was wir erlernt haben. Mhm. Für mich war Bosnien und der Kosovo waren Situationen, die moralische Verantwortung, die mich in Anführungsstrichen dahin gebracht haben, wo ich heute bin. Also das war, was mich am meisten zerstört hat. Nicht helfen zu können, zum falschen Moment da zu sein. Weil man den Job hat zu beobachten, was auch immer das genau dann heißt. So, genau so ist es. Ist nicht anders wie in Afghanistan. Sie stehen irgendwo auf dem Berg, beobachten runter, weil wir eine Operation durchgeführt haben. Wir machen den äußeren Ring, also die Sicherheit im äußeren Bereich. Mhm. Und sie gucken in den Compound rein und sehen, dass da so eine Frau vergewaltigt wird. Was denken Sie in dem Moment? Was wollen Sie tun? Sie dürfen nichts tun. Sie schauen zu. Und das ist... Ja, das ist halt, oder andersrum, wir waren in Bosnien und kurze Zeit später, oder wann waren wir jetzt, 99, ist der Kosovo-Krieg. Und es wird zugeguckt, wie lange, es werden wieder Leute abgeschlachtet. Und dann steht man da und denkt sich, warum greifen wir nicht ein? Warum warten wir schon wieder so lange? Und dann haben wir nicht aus Bosnien gelernt. Mhm. Und das ist so die Sachen, die mich am meisten geprägt haben. Ne? Weil Sie gerade Kosovo sagen, ich glaube, es war Kosovo, wo Sie die Situation hatten, da mussten Sie eine andere Entscheidung treffen. Haus brennt. Ja, das war im selben Jahr. Wie geht man damit um? Beschreiben Sie einmal die Situation, bitte. Das war 2000, das war im Kosovo, in der Stadt Ohorovac. Das war eine serbische Enklave und die mussten wir halt absichern, damit es zu keinen Gräueltaten der Albaner kommt. Diesmal war es andersrum. Dort war, es ist nachts zu einem Feuer gekommen. Also die Patrouille hatte mir das gemeldet. Wir sind dann runter vor Ort. Und das Haus stand lichterloh in Flammen. Und meine Soldaten, drei Mann, wollten, den habe ich befohlen, über die rechte Seite über den Balkon da reinzuschauen. Weil uns wurde mitgeteilt, da ist noch eine Frau drin. Mhm. Und das Knistern war so extrem und ich merkte auch schon, dass die Balken einschlugen. Da habe ich dann irgendwann gesagt, so jetzt ist hier ist Feierabend, meine Jungs da raus. Die Tumulte wurden immer schlimmer. Wir hatten dann auch noch einen Sicherungszug angefordert, damit die, das waren Romas, der Roma-Führer dann war da auch vor Ort und schrie dann immer, da, Frau, Frau. Ich sag, nein, wir stellen jetzt hier ein. Das kann ich meinen Soldaten nicht, ja, auf jeden Fall, ich wusste auch nicht, dass die Frau da drin war. Wir haben das Haus dann kontrolliert abbrennen lassen und am anderen Morgen bin ich dann mit einer Patrouille noch mal runter und bin dann durch dieses Haus und steige dann so links über so einen Balken und dann stand ich mit meinem Fuß schon im Körper drin. Und da war der Moment natürlich klar, ich habe den Menschen nicht getötet, um Gottes Willen. Aber es war dann halt eine Entscheidung, die ich gefällt habe. Aber es wurde dann immer schlimmer. Das Problem war dann halt, der Roma-Führer wollte da die Blutrache aussprechen oder war dran. Und durch das beherzte Eingreifen unseres Bataillonskommandeurs und meinem Zugführer ist es dann nicht gemacht worden. Aber es kam dann wenige Wochen später dann noch Telefonanrufe nach Deutschland zu meiner damaligen Frau. Also da wurde dann mehrfach dann angerufen, aber ob es die gewesen sind oder nicht. Aber mit dem Gedanken, aber Sie selber, Sie müssen damit ja auch klarkommen. Ja, ja, klar. Das war für mich der Dilemmata, die Marc gerade beschrieben hat. Das war für mich in dem Moment, das, wo sie verbrannt war, war ja mit Worten nicht zu erklären. Ne? Aber nichtsdestotrotz, heute... Und ist es das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, diese moralischen Verletzungen, ja, diese psychischen Verletzungen, ja, darauf bereitet dich keiner vor? Kann auch keiner darauf vorbereiten. Richtig. Das funktioniert nicht. Weil ja jede Situation anders ist? Genau. Wir sind militärisch für den Einsatz korrekt ausgebildet worden, in jeder Hinsicht. Das betone ich auch, ob das jetzt Afghanistan oder sonstiges war. Mhm. Aber auf solche Situationen kann ich keiner vorbereiten. Mhm. Funktioniert nicht. Was erleben Sie dann, Frau Neukamm? Also ich stimme Andreas natürlich auch zu, dass Krieg immer schmutzig ist. Und ich habe natürlich auch am Anfang Afghanistan hatte ich mir weiter keine Gedanken gemacht und bin ja mit einem Hurra und wir retten jetzt die Welt und wir bringen da die Demokratie und wir beschützen die Bevölkerung und wir tun was Gutes für die Bevölkerung. Und das hat sich ja dann gezeigt, dass das sich doch da nicht so schnell lösen lässt. Und das erste Mal, wo ich drüber nachgedacht habe, ach, so einfach ist es nicht, ist 2003 bei dem Busanschlag. Bundeswehrsoldaten auf dem Weg zum Flughafen, um nach Hause zu fliegen. Genau, das war eine Aufklärungskompanie. Und man muss sagen, 2003, da sind wir noch mit ungepanzerten Fahrzeugen gefahren. Also man sieht es ja auch hier, mit einem ganz normalen Wölfen gefahren. Der Transport vom Flughafen Kabul ins Camp Warehouse, also in unser Lager, das war ein ganz normaler Reisebus. Ja, man hat sich da überhaupt keine Gedanken gemacht, keine Gedanken um irgendwelche Sicherheiten oder dass uns irgendjemand was Böses tun möchte. Und eben just war das dann so, dass dieser Bus auf dem Weg zum Flughafen nach Kabul, also die wollten nach Hause fliegen. Und ja, und ich bin aber da schon zu Hause gewesen. Also ich bin 3 Wochen vorher schon rausgeflogen. Und ich kannte aber die das bei ist dem, der Bus, ne? Den wir da genau, sehen, ja? Genau. Das ist die Situation. Ja. Also da hat ein Taxi mit Sprengstoff ist da vorbeigefahren und hat das explodieren lassen. Und das hat so eine Wucht gehabt, dass sehr viele verletzt waren, 4 tot waren. Wahnsinn. Und wenn man welche sehr gut kannte und wie gesagt, ich kannte von den 4 Gefallenen, kannte ich 3 sehr gut, weil ich mit denen noch kurz vorher meinen Geburtstag gefeiert habe und man wächst ja auch so zusammen im Einsatz. Klar. Und da war mir dann das erste Mal bewusst, wie furchtbar das eigentlich ist und dass man keinem trauen kann. Genau, das ist das, was ich aus unserem Gespräch auch so erinnere, diesen Moment, Sie beschreiben, wie das plötzlich kippt. Also du kommst dahin, du bist der die Brunnen bohrt. Das ist ja das, was der deutschen Öffentlichkeit immer erzählt wurde. Sie waren ja zum Brunnenbohren eigentlich da. Das war so der Eindruck, der entstanden ist zum Thema reinen Wein einschenken. Und werden auch sehr offen aufgenommen und so weiter und betreuen viele Menschen, versorgen sie medizinisch und haben das Gefühl, wir tun hier echt was Konstruktives. Und dann fährt dann plötzlich dieses Taxi mit 150 Kilo Sprengstoff auf Höhe und dann fliegt das Ding in die Luft. Ja. Oder Sie beschreiben Situationen, Kinder mit Behinderung, die bewusst dafür eingesetzt wurden, um sich dann vor Soldaten in die Luft zu sprengen beispielsweise. Ja. Das heißt, dieses Misstrauen, das sich plötzlich einschleicht, was macht das mit einem, wenn man plötzlich die Sinnfrage stellt und sich überlegt, was tun die hier eigentlich? Stimmt diese Geschichte eigentlich mit den Brunnen, die wir hier bauen und mit der Bildung, die wir bringen und mit den Mädchen, die wir befreien? Ja, also man hinterfragt halt dann vieles. Man hinterfragt wirklich, ob hinter jedem Winken, hinter jedem Lächeln am Straßenrand, ja, ob da nicht was Böses steckt. Ob da, wenn jemand am Straßenrand steht und hat ein Handy in der Hand, ist es nur einer, der telefoniert, oder ist ein sogenannter Spotter, der einfach guckt, wann kommt die nächste Patrouille durch, um halt dann Hinweise zu geben. Also man wird dann schon sensibler. Und ich bin eigentlich ein Mensch, ich traue immer sehr gerne anderen Menschen. Ich habe da so ein Grundvertrauen. Aber da war es natürlich dann auch schwierig. Und es hat sich halt dann auch massiv geändert. Das ist der Moment, in dem Ihnen dann klar wird, das ist wahnsinnig blauäugig, was wir hier machen. Ja, absolut. Wahnsinnig naiv. Obwohl diese Dinge passiert sind, habe ich trotzdem noch gedacht, wir schaffen das. Also beim nächsten Einsatz, da war natürlich dann die Sicherheitslage eine andere. Wir sind nur noch gepanzert, also mit gepanzerten Fahrzeugen rausgefahren. Wir haben nicht mehr so viele Zivile, also so viele Afghaninnen und Afghanen behandelt im Lazarett. Also das war natürlich dann auch alles weg. Und trotz allem habe ich immer noch geglaubt, wir kriegen das irgendwie hin. Sogar noch 2010, obwohl das wirklich furchtbar war, habe ich trotzdem gedacht, wir sind hier so viele 100.000 Soldaten immer wieder in diesem Land. Wir versuchen, die Regierung da zu unterstützen. Und ich habe es dort trotzdem noch gedacht. Aber ich muss halt auch sagen, ich war absolut naiv, weil ich im Grunde von dieser ganzen Geschichte, von dem ganzen Land, von der Politik, von all dem kaum was wusste. Nur, was ich mir ein bisschen so angeeignet habe. Also aber im Grunde so, die Geschichte von Mark Hintzmann, die er gerade erzählt hat. Genau. Fahr einfach mal los und dann schauen wir mal. Was war denn in der Vorausbildung? Also später kam schon noch mehr dazu. Aber was war denn in der Vorausbildung? 2 Stunden ein bisschen Landeskunde und wer sind die ganz bösen Warlords? Das war's. Aber was es für das ganze Land bedeutet, was die Ethnien da betrifft, wie die untereinander agieren, was Rechtsprechung ist, dass ein Dorfältester mehr zu sagen hat als ein Polizist. Also all diese Dinge waren mir damals nicht bewusst. Ja, und was denken Sie, es würde mich interessieren, Sie beide auch insbesondere, Sie vielleicht auch. Wir kommen ja dann mit unseren Vorstellungen, mit unserer Idee der Welt. Und sagen, pass auf, alle schütteln hier den Kopf. Ja. Das ist zum Scheitern verurteilt. Das erste Mandat für Afghanistan, das wurde ja relativ zügig nach 9/11 schon geschrieben, das erste Bundestagsmandat, da hat damals der Bundeskanzler Gerhard Schröder gesagt, also 1200 Soldatinnen und Soldaten, das ist aber die Höchstgrenze und die sollen ein halbes Jahr da bleiben, aber wahrscheinlich brauchen wir gar nicht so viele Soldaten. Das stand im ersten Mandat und dann standen da so Sachen wie Demokratie, Frauenrechte und so weiter. Völlig blauäugig, ne? Bin ich völlig bei dir oder bei euch wahrscheinlich. Ne? Wie viele waren es am Ende insgesamt? Also wir weiß waren man insgesamt, das so genau? In deutsche Soldaten, die insgesamt in Afghanistan waren, 92.000 in etwa. Ne? Aber wir haben 150.000 Entsendungen nach Afghanistan in etwa gemacht, diesen 20 Jahren aus Deutschland. Aber 92.000 Menschen, die in unserem Land leben, die Afghanistan-Erfahrung haben, in diesen ganzen 20 Jahren in sehr unterschiedlichen Intensitäten natürlich. Aber es ist auf jeden Fall ein Teil, der diese Gesellschaft schon prägt. Ne? Absolut. Und kriegt man dann einen distanzierten Blick auf Auslandseinsätze, auf die Frage, sollten wir uns irgendwo anders überhaupt einmischen? Also ist das sinnstiftend oder nicht? Also wenn jetzt noch mal ein Mandat aufgerufen werden würde, ich wäre wieder dabei. Aber mir ist es ganz wichtig, dass das Parlament, wenn sie für solche Missionen stimmt, dass es sich wirklich so gute Gedanken machen. Können wir das leisten? Mhm. Haben wir das Personal? Haben wir das Material? Haben wir eine Exit-Strategie? Also wie gehen wir aus so einer Mission dann auch raus? Mhm. Weil das, wie gesagt, hat man ja auch bei Afghanistan gesehen. Wie gehen wir auch mit der Bevölkerung um? Kennen wir dieses Land? Also es muss viel, viel mehr durchdacht werden. Weil wie gesagt, wenn einer da stimmt für so eine Mission, dann erwarte ich, dass er nicht nur, wir gehen jetzt mal da in einen Auslandseinsatz. Mhm. Und wichtig ist natürlich dann auch, wenn wir dann so ein Mandat haben, wir gehen in so einen Auslandseinsatz, was machen wir dann hinterher? wie gehen wir denn auch hinterher mit unseren Soldatinnen und Soldaten? Was ist der Plan für danach? Genau, also es ist nicht nur, man geht nur begrenzte Zeit hin. Nein, was machen wir dann mit den Menschen? Und wie gesagt, es gibt genügend natürlich körperlich Verwundete, es gibt genügend, die seelische Verwundungen, moralische Verwundungen mit davontragen. PDBS steht ganz groß im Raum und ich behaupte mal, dass die Spitze der PDBS-Erkrankten noch lange nicht erreicht ist. Posttraumatische Belastungsstörung. Ist das, Mark Kinzmann, auch etwas, was Sie sich heute fragen? Die Frage, was tun wir da eigentlich? Und ist das auch eine Form von, mal sagen, fast schon westlicher Arroganz, zu sagen, wir bringen euch jetzt Demokratie und Freiheit, um dann vor Ort festzustellen, die, denen wir das bringen wollen, wollen das vielleicht zum Teil gar nicht? Na, ich habe ja jetzt ich kenne ja diesen 10-Tage-Zeitraum, und ich habe natürlich den Vorteil für mich war, dass also in der Form sinnstiften, als dass ich wusste, ich rette hier Menschen. Also diese Frage musste ich mir zum Glück nicht stellen, weil für mich war das wirklich klar, zwar bei all den Dingen, die nachher bei rauskamen, dass falsche Dinge passiert sind und so weiter. Mhm. Da bin ich aber ganz ehrlich, die Verantwortung habe ich immer dann für mich auch, und das habe ich auch geschafft, also emotional und gedanklich zur Politik zu schieben. Weil wenn ich letztlich Soldaten in den Einsatz schicke, ohne dass ich denen irgendwie rechtliche Grundlagen gebe, dann gibt es gewisse Dinge, die wir nicht richtig machen können einfach. Und diese Sinnfrage musste ich mir deswegen zum Glück nicht stellen, weil am Ende sind es 5.400 Menschen, die wir retten konnten. Mhm. Und das kann man, also da kann man auch irgendwie dann schon stolz drauf sein. Mhm. Aber klar, ich habe mich mit den Leuten, die in Afghanistan waren, während den Jahren unterhalten. Und das ist ja auch ein bisschen das Schöne an den Staatsbürger in Uniform. Ja? Auf der einen Seite ist der Auftrag, also ein Soldat geht dann nach Afghanistan, wenn der Auftrag kommt. Aber wir reden da schon ganz offen drüber. Und nicht jeder hat gesagt, dass das jetzt da sinnvoll ist. Oder dass da, ne, also wir haben es ja gerade gehört, dass da, dass man vielleicht auch den Sinn immer dahinter sieht. Und trotzdem haben so viele gesagt, wir bewirken so viel Gutes dort. Also gerade wenn wir auf Frauen und Kinder geguckt haben, da haben mir immer wieder Leute auch wirklich auch gute Sachen berichtet, neben all den schlimmen Dingen. Aber da gibt es auch viele positive Geschichten, die ich da so mitgenommen habe. Mhm. Und das hat mein Bild auch so ein bisschen geprägt. Und ich war da ähnlich. Für mich war ja nie die Frage, ob ich nach Afghanistan gehe, sondern wann. Mhm. Und das war immer auch mein Bild. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, hoffentlich kann man da was bewirken. Herr Bonert, ja. Kann ich hier ganz kurz noch mal drauf eingehen? Ja, ich wollte Sie gerade fragen, wie Sie den Umgang sozusagen auch mit der deutschen Öffentlichkeit, mit diesem ganzen Thema, mit Afghanistan insbesondere, wie Sie den wahrgenommen haben. Ja. Ich meine, es musste dann irgendwann Karl Theodor zu Gutenberg genau. Kommen, Mal das Wort Krieg oder erst so hat er kriegsähnliche Zustände gesagt und dann irgendwann das Wort Krieg in den Mund genommen. Und so ist es. Und Sie alle sagen, das habe ich in der Vorbereitung immer wieder gelesen, das war wirklich ein Moment der Erlösung. Das hat sich für die Truppe, gerade für die, und das war 2009, 2010, als die, du hast schon kurz darauf hingewiesen, Dunja, die schweren Gefechte der Bundeswehr geführt wurden, das war für die Truppe eine richtige Erlösung. Ja, also endlich sagt's mal einer. Und ja, Karl Theodor zu Gutenberg hat auch noch am Anfang eine etwas sanftere Formulierung genutzt, weil es juristisch eben kein Krieg war. Mhm. Das ist den Soldatinnen und Soldaten im Kampfkammer völlig egal gewesen. Ja, für die hat sich das so angefühlt. Und ich habe es auch, als ich 2010 das erste Mal Truppe besucht habe, genauso wahrgenommen. Die haben da im Dreck gelebt, für die war es Krieg. Und ne, wir haben früher, du hast jetzt von Gefallenen gesprochen, wir haben früher von einsatzbedingt ums Leben gekommenen Soldaten gesprochen, verklausuliert. Ich habe in meiner Einsatzvorbereitung einen Bericht gelesen von einer Mutter, einer Hinterbliebenen, die eine Rechnung bekommen hat für die Bundesdienstflagge, die auf dem Sarg ihres Sohnes lag. Die auf dem Sarg ihres Sohnes lag. Und im Verwaltungsvorgang sozusagen ist dann da die Rechnung noch an ihre Adresse gegangen. Ja? Du hast gesagt, wir haben sehr viel gelernt. Das ist tatsächlich so. Aber diese heftigen Erfahrungen, die braucht es erstmal, um politisch aufzuwecken, um auch innerhalb der Bundeswehr aufzuwecken. Auch da wurde natürlich aus Rotmeldungen, die irgendwo im Kampfgraben angegeben wurden, so im Laufe der Zeit auf der Leiter nach oben wurde das grün und dann wurde gesagt, hier toller Bunnenbohreinsatz. Und wie gesagt, als ich 2010 das erste Mal den Vorgängern sozusagen über die Schulter geschaut habe, war ich selbst völlig geschockt. Das Parlament, und das habe ich jetzt bei allen hier rausgehört, das Parlament hat die Verantwortung. Ja? Wir sind eine Parlamentsarmee, das unterscheidet uns von ganz vielen anderen Streitkräften. Und ne, ich habe das, was du gerade sagst, und ja auch mit ganz vielen Veteraninnen und Veteranen immer wieder besprochen. Die Bundeswehr hat ihren Job richtig gemacht. Alles, was an Aufträgen Richtung Bundeswehr gegangen ist, haben die Soldatinnen und Soldaten mit einem wahnsinnigen Engagement und allem, was ihnen irgendwie zur Verfügung stand, richtig gut erledigt. Aber dieser Einsatz ist strategisch-politisch gescheitert. Und wir haben, ne, du hast über den Untersuchungsausschuss gesprochen, den es zur militärischen Evakuierungsoperation gab. Es gab darüber hinaus noch eine Enquete-Kommission, die diese ganzen 20 Jahre in den Blick genommen hat. Und das ist im Kern das Ergebnis dieser Kommission, dass sie sagt, die Soldatinnen und Soldaten haben alles richtig gemacht. Dieser Einsatz ist politisch, strategisch gescheitert. Das heißt, egal wie gut ihr alle dort euren Job gemacht hättet, und es ging ja im Grunde kaum besser, am Ende waren es andere, die andere Dinge, State Building und so weiter, nicht vernünftig hinbekommen haben. Ja, deswegen ist der Bundeswehr da keine Verantwortung zu geben. Deswegen hat das Parlament aber eine besondere Sensitivität zu haben, genau, wenn sie Soldaten entsendet. Und wir sind jetzt sozusagen im Hier und Jetzt. Wir waren in Kosovo, wir waren in Afghanistan, wir haben all diese Geschichten gehört, haben eine Idee davon bekommen, was Krieg bedeutet. Jetzt reden wir über Auslandseinsatz im Aufbau für die Zukunft. Panzerbrigade 45 der Bundeswehr in Litauen. Sie waren mehrfach vor Ort. Wie ist denn die Lage vor Ort? Was passiert da? Genau, also in Litauen bauen wir eine Panzerbrigade auf. Das sind so 5000 Soldatinnen und Soldaten, die bis Ende 2027 dort fest stationiert sein sollen. Also nicht klassischen Auslandseinsatz, ich sage mal 6 Monate, 7 Monate oder 10 Tage im Ausnahmefall, sondern die sollen dort im besten Falle mit ihren Familien leben. Mhm. Das ist die Idee. Sondern sind jetzt, ich glaube, so etwas unter 2000 Soldatinnen und Soldaten bereits vor Ort. Die bauen dort tatsächlich eine glaubhafte Abschreckung auf. Ja, das ist das Ziel. Gegen die Russen. Genau so ist es. Ne? Die Bedrohungslage, die haben wir eingangs mal besprochen, seit 2022. Die baltischen Staaten sind ganz konkret bedroht und haben auch die entsprechende Sorge, dass Russland seinen Krieg über die Ukraine hinaus ausdehnen wird. Sind NATO-Mitglieder, das heißt, gehören zu den 32 Staaten, die füreinander einstehen, wenn einer dieser Staaten angegriffen wird. Und unser Beitrag ist eben, dort 5000 Soldaten fest zu stationieren. So, und die Zahlen, ne, der Aufbau soll bis nächstes Jahr, Sie haben es eben gerade gesagt, abgeschlossen sein. Jetzt haben wir offenbar zu wenig Freiwillige. Fast 2000 sind noch nötig, haben aber nur 200 gefunden bis jetzt. Warum ist das so? Die Zahlen gingen tatsächlich so zwischen dem, was die Medien und was das Ministerium dann darauf reagiert hat. Es ging so ein bisschen hin und her. Ehrlicherweise, im Groben sind wir in diesem Korridor, ja? Also ich sag mal, es gibt einen Steuerkopf. Und da sind ganz viele Freiwillige, die sich gemeldet haben. Nur sie können ja nicht jeden nehmen, der sich da meldet. Ja, es gibt Stabsoffiziere, es gibt Unteroffiziere, es gibt Mannschaftssoldaten. Und da, wo bislang der größte Bedarf noch ist, das sind die Mannschaftssoldaten. Da ist tatsächlich bislang noch nicht die ausreichende Zahl an Freiwilligen da. Ja, das kann mit der Bedrohungslage zu tun haben, natürlich. Das kann damit zu tun haben, dass sie in familiären bestimmten Situationen sind, in denen das halt nicht passt. Mhm. Das kann aber auch damit zu tun haben, dass sie im Grunde nicht genug aufgeklärt sind darüber, was dort eigentlich, also wie sich das Leben da darstellt, was man da verdient, wie man da mit seinen Kindern irgendwie unterkommen kann, ob es Evakuierungspläne gibt, was eigentlich im Falle einer Eskalation dann tatsächlich passiert und so weiter. Ich glaube, die Bundeswehr, ich denke, die plant es auch, ne? Die wollen nochmal einzelne Briefe schreiben an Soldatinnen und Soldaten, die dort möglicherweise eingesetzt werden könnten und so. Also da ist noch ein bisschen was zu tun auf jeden Fall. So, und was zu tun war auch, als Sie den Auftrag bekommen haben, diesen sogenannten Operationsplan Deutschland mit zu entwerfen. Sie sind Teil dieses operativen Führungskommandos. Ja. Und Sie haben irgendwo in einem Interview erzählt, als wir damit angefangen haben, uns mit diesem Szenario zu beschäftigen, uns zu überlegen, was bedeutet das dann tatsächlich, wenn wir wirklich plötzlich Artikel 5, NATO, was würde das bedeuten für Deutschland? Und Sie sagen, wir haben begonnen wirklich mit einem weißen Blatt Papier. Das heißt, man sitzt da und überlegt sich, was würde das... Bei null beginnen, so ist es. Was würde das heißen? Wo fängt man da an? Und wie entwickelt man dann sozusagen das Profil, das im Zweifel auf Deutschland zukommt? Derjenige, der mir damals den Auftrag gegeben hat auf einer Autofahrt, war der General Breuer. Das ist heute der Generalinspektor der Bundeswehr. Und ich habe ihm genau diese Frage auch gestellt, nachdem ich eine Idee geäußert hatte, wie man diesen Plan ja beginnen könnte. Nämlich, man nimmt die alten Ordner aus dem Kalten Krieg aus dem Keller, entstaubt die so ein bisschen, guckt mal ein bisschen rein, schraubt hier ein bisschen, schraubt da ein bisschen. Hat er gesagt, nee, Bonatz, Sie haben mich falsch verstanden. Sie fangen auf einem weißen Blatt an mit Ihrem Team. Und das hat uns ein bisschen Kopfzerbrechen natürlich bereitet. Jetzt haben Sie über die militärische Ausbildung ein Instrumentarium, da rangehen zu können. Und man beginnt immer mit der Feindlage. Ja, das ist sozusagen wir betrachten erstmal, wer ist eigentlich hier der potenzielle Gegner Und was müssen wir daraus ableiten? Gibt es so einen Prozess, will ich jetzt nicht weiter beschreiben. So. Und als wir dann in diese Feindlage in den Wochen darauf gegangen sind, ist mir relativ schnell klar geworden, warum der Kamerad oder der General Breuer mir das befohlen hat. Die ist nämlich eine ganz andere gewesen, als sie noch zu Zeiten des Kalten Krieges der Fall war, wo eine potenzielle Front zwischen Warschauer Pakt und NATO einmal von Nord nach Süd durch unser Land gegangen wäre. Denn jetzt ist das, was Sie als wahrscheinlichstes Szenario annehmen, wenn es zu einer Eskalation kommt, ein Angriff auf baltische Staaten oder irgendwo an der Ostflanke. Da können wir das mal auf einer größeren Karte uns mal anschauen. Ja, Marcel, genau, das ist die Rolle Deutschlands eine ganz andere. Ne? Sie haben das Wort Drehscheibe oder Operationsplan Deutschland, der beinhaltet im Grunde die Durchleitung alliierter Kräfte in großen Zahlen. Wir reden hier von bis zu 800.000 Soldatinnen und Soldaten binnen eines halben Jahres durch unser Land von West nach Ost. Aber das heißt, Marcel, wenn Sie sagen, die deutsche Rolle, dann ist das vor allen Dingen was? Logistik? Das ist eine logistische Drehscheibe vor allem. Also man darf hier nicht vergessen, dass wir genauso wie 31 andere Staaten Teil der NATO sind und auch wir unseren Beitrag leisten müssen. Das heißt, sollte es zu einer Eskalation kommen, also wir sehen langsam, dass sich möglicherweise ein Angriff auf baltisches Gebiet anbahnt, dann versuchen wir unter anderem dadurch sehr deutlich abzuschrecken, dass auch eigene Kräfte der Bundeswehr sich Richtung Ostflanke bewegen. Das heißt, da werden mal so, ich glaube, das waren so um die 30.000 Bundeswehrangehörige, werden sich auch selbst mit an die Ostflanke begeben. Aber unser Land im Herzen Europas wird zur logistischen Drehscheibe, so wie Sie es richtig gesagt haben. Was heißt das? Das bedeutet, wir haben das auf der einen Slide gerade ganz gut gesehen, das bedeutet eben bis zu 800.000 Soldatinnen und Soldaten, um die 200.000 Fahrzeuge, die unser Straßennetz, Schienennetz, Häfen, Flughäfen in bestimmten Leitkorridoren beanspruchen werden, die sich von West nach Ost bewegen. Und dann nach einer gewissen Zeit wird es auch in die Gegenrichtung eine Bewegung geben, also von Ost nach West, nämlich Gefallene, Verwundete, Flüchtlinge, Schadmaterial, Kriegsgefangene und so weiter und so weiter. Und das wird hier quasi permanent durch unser Land eine solche Bewegung erfolgen müssen, ja. Und wo ist das Nadelöhr? Wir haben neulich in der Sendung über die spezielle Situation, die Geografie von Kaliningrad gesprochen. Mhm. Ist das einer der weichen Punkte, eine der weichen Flanken? Naja, also da sehen wir das, ne? Diese bekannte Suwalki-Lücke. Genau, die Enklave, wo Russland übrigens auch derzeit ganz aktuell weitreichende Waffen stationiert. Also es ist strategisch, geopolitisch und so weiter. Also es ist ein sehr neuralgischer Punkt, den es genau zu beobachten gilt. Und eines dieser Szenarien, das muss man verstehen, also dieser Operationsplan Deutschland ist Teil einer größeren Planung, nämlich von NATO-Verteidigungsplänen, wo jedes Land für sich schauen muss, was ist hier eigentlich mein Beitrag. Und diese Verteidigungspläne der NATO, da gibt es verschiedene Szenarien. Ja, also es ist nicht immer so, dass Russland potenziell oder vielleicht irgendjemand anders genau an einer Stelle angreift, sondern ne, man plant dort verschiedene Möglichkeiten des Handelns aus. Schon klar. Ne, da oder da. Und dort, ich sag mal, über Kaliningrad zu kommen, ist eine der Varianten. Ja. War ja auch gerade Teil dieses Szenarios Wargame, ne? So ist es. Kollegen, ne, der Welt, ich glaube auch Sky News und so. Ja, kann man sich schön als Podcast anhören, ist eins der Szenarien. Und was sie dort erleben, ist eben eine Vorbereitung, die wir übrigens auch in diesem Land schon erleben. Ich führe auch oft Diskussionen, Sie haben vorhin über das, was uns entgegenschlägt, wenn wir im Freundeskreis, im Bekanntenkreis bei Social Media diskutieren. Oft die Diskussion, ja, warum sollten denn russische Panzer jetzt hier in Deutschland einfahren? Und dann ist meine Antwort immer, diese Feindlage, die wir damals im Operationsplan Deutschland analysiert haben und die sich jetzt in ganzer Breite zeigt, die führt erstmal in einem unterhalb dieses Artikels 5 NATO-Bündnisfall. Ganz bewusst, dort findet die statt. Desinformation, Sabotage, Cyberangriffe, Spionage und zwar schon in ganzer Breite. Wir erleben das als Land hier schon in einer Heftigkeit und in einer Intensität, in der wir sehr deutlich davon ausgehen müssen, dass es nicht zufällig so ist, sondern dass es gesteuert aus dem Ausland hier auf unser Land einprasselt. Was sind diese Ereignisse, über die Sie da sprechen? Die noch sozusagen unter der offiziellen Kriegsschwelle sind? Das ist das Schwierige, ja. Aber wo Sie lesen, nee, pass auf, das ist aber die Provokation, die ganz genau uns meint und uns da treffen soll, wo es besonders wichtig ist. Wir nennen das mal im Großen und Ganzen hybride Kriegführung. Mhm. Das Problem, was Sie bei hybrider Kriegführung haben, ist, dass Sie eine plausible Abstreitbarkeit haben. Und die Gegenseite immer behaupten kann, dass sie es nicht ist. Genau, Beispiel, machen Sie es mal konkret. Die, also wenn man mal so die letzten Wochen, Monate Jahre. Wir haben permanent das klassische Beispiel, was man irgendwie in den Medien liest, sind die Drohnenüberflüge. Genau. Ja? Oder das sind, wo man nicht genau sagen kann, also sie sind schon oft über militärischen Einrichtungen. Wer steuert eigentlich diese Drohne? Was genau will die bezwecken? Wie wehren wir die ab und so weiter? Ja, aber das sind Auskundschaften von Liegenschaften. Das können auch Auskundschaften unserer eigenen Reaktion darauf sein. Wie lange dauert das? Wen beanspruchen die da? Ne? Wie viele Kräfte können wir da binden und so weiter? Daten sammeln. So ist es so. Und das geht weiter über, ne? Wir sehen in der Ostsee ganz viel Aktivität, die Schattenflotte, die unterwegs ist, Kabel, die durchtrennt werden. Es wurden jetzt gerade vor wenigen Wochen zwei, wie wir die nennen, Low-Level-Agents festgenommen. Der andere Begriff dafür ist so Wegwerfagenten, ne? Wie auch schon gehört. Genau, das ist der Begriff. Das bedeutet, dass eben die Verschleierung der Urheberschaft ganz, ganz clever gemacht wird, indem eben Menschen bei Telegram angeworben werden für vielleicht 1.000 Euro, um irgendwo etwas zu kaufen, Segelspäne zum Beispiel, Metallspäne, und die irgendwo abzulegen. So, und dann wird der Nächste ebenfalls beauftragt, dort diese Späne aufzunehmen, in die Nähe eines Marinestützpunktes zu bringen. Und der dann derjenige ist, der dort die Späne aufnimmt und die dann in ein Triebwerk kippt, der hat vielleicht noch ein bisschen mehr Geld, weil er den riskanteren Job so hat. Läuft das. Also da wird jeder Einzelne sozusagen separat angeworben? Sie verschleiern damit die Urheberschaft. Ja, wenn Sie den jetzt schnappen und Sie haben da zwei Menschen geschnappt, dann können die zwar sagen, naja, mir hat mal irgendeiner bei Telegram gesagt, dass ich da was abholen soll, und dann kriegen Sie vielleicht den davor auch noch, aber wo es dann ursprünglich mal herkommt, das können Sie niemals mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Und genauso ist es mit Bots, Trollen bei Social Media. Genauso ist es mit, ich sag mal, diesen ganzen Sabotageakten und so weiter, Cyberangriffen, die wir in Gänze haben. Ja, da wird bei einem Unternehmen in Deutschland, werden riesige Datenmengen einfach verschlüsselt. Und dann wird gesagt, so ein paar 10.000 Bitcoins hier bitte. Und wenn man die nicht zahlt, dann hat man halt Pech. Und dann geht dieses Unternehmen pleite. Und das findet auch statt. Das ist hier im Land passiert. Und das wird auch bezahlt. Das wurde nicht bezahlt, dieses Unternehmen konnte es nicht bezahlen und ist pleite gegangen und musste seine Mitarbeiter erlassen, und das war es so. Das ist eine subversive Art der Kriegführung, wo mir Ukrainer sagen, wenn ich mich mit denen austausche, dass sie das seit 2014 genauso erlebt haben, aber genauso erlebt haben, dass ihre Gesellschaft nicht in der ganzen Breite wach geworden ist. Ja, wir quälen uns ja so ein bisschen sehr zäh in diesen neuen Szenarien. Ne, ist ja gut, dass wir auch drüber sprechen sozusagen und damit aufklären, nur um wieder zum Eingang zurückzukommen, ich glaube, man muss es noch sehr viel klarer machen, ja, was es bedeutet, und sehr viel deutlicher machen, dass wir alle bereits angegriffen werden. Nur, wie auch der Bundeskanzler inzwischen mal gesagt hat, wir sind noch nicht im Krieg juristisch, aber eben auch nicht mehr im Frieden. Wir sind auf einem Kontinuum dazwischen, das wir Krise nennen. Das ist ein Satz, den Sie unterschreiben würden, ja? Bitte? Das ist ein Satz, den Sie unterschreiben würden. Das hat der Bundeskanzler gesagt, nachdem es vorher der Generalinspekteur mehrfach gesagt hat, also der höchste Soldat der Bundeswehr. Wir sind nicht mehr im Frieden. Wir sind noch nicht im Krieg, wir sind dazwischen. Und das ist übrigens genau die Art der Kriegführung, die Russland betreibt. Wer in die Gerassimow-Doktrin 2013 schaut, das ist ein Gerassimow, der russische Generalstabschef, der schreibt dort ganz offen, wie Krieg mit nicht-militärischen Mitteln geführt wird. Habe ich damit mal beschäftigt. Das ist exakt das, was Sie beschreiben. So ist es. Und man unterhöhlt das Vertrauen in den Staat. Ja, man verängstigt Bevölkerung, paralysiert sie. Bringt auch Gruppen innerhalb der Bevölkerung gegeneinander auf. Und wenn man dann noch so schön Desinformationen reinstreut und das Narrativ bedient, dass eigentlich die NATO ja Russland bedroht hat und dass man sich doch selbst schützen müsste und eigentlich mit der Ukraine nichts zu tun hat, warum man da eigentlich das ganze Geld darüber schieben muss und so weiter, dann bereitet man dort den Boden dafür, dass möglicherweise, wie in dem Szenario, in diesem Podcast, dass wenn Russland das Baltikum angreift, die NATO vielleicht am Ende nicht geschlossen dasteht. Richtig. Das ist sozusagen das, worauf Russland zielt. Und sogar, dass der Angriff auf das Baltikum, auf irgendeine Stadt im Baltikum, Narva oder so, Estland, 90% russischsprachig zum Beispiel, dass das im Grunde eigentlich nur ein Test ist, um zu verstehen, ob die NATO noch geeint ist oder nicht. Das beschreibt Carlo Marsala in einem Buch. Was wäre, wenn? Ja, auch mal so ist es, wenn Russland gewinnt. Und er beschreibt genau dieses Szenario, dass das, was wir gerade beschrieben haben, also ich unterhöhle Vertrauen in den Staat über viele Jahre, spalte die NATO, indem ich nationalistische Tendenzen fördere, auf Wahlen Einfluss nehme, bestimmte Parteien vielleicht unterstütze und so weiter, um möglicherweise eine Landnahme zu machen, einer Stadt wie Narva, die vielleicht eine 50.000 Einwohner hat, begleite das mit einer Friedenskommunikation und sage hier, russischstämmige Einwohner, die freuen sich, wenn wir kommen. Wir wollen auf keinen Fall weiter angreifen. Wir nehmen hier nur ein bisschen. Und in dem Augenblick hätten sie aber klassisch, weil das ist eine Grenzverletzung, konventionell, einen Bündnisfall. Und wenn dann das Bündnis nicht zusammensteht, 32 Staaten, die dann radikal darauf reagieren, dann habe ich das erste Mal richtig unterhöhlt. Und ne, wir sehen sozusagen, dass wir uns nicht mehr hundertprozentig sicher sein können, ob die USA fest an unserer Seite stehen. Ja. Also das ist sehr erratisch, das Verhalten, das wir da sehen. Auch das eine Schwierigkeit, mit der wir konfrontiert sind. Und das alles ist halt... Ja, muss man aber auch gar nicht auf die Amerikaner gucken. Also die Frage, ob wir auch bereit wären, eine Stadt in Estland, Kleinstadt, zum größten Teil russischsprachig, wirklich ernsthaft dann zu verteidigen und zu sagen, okay, dann seid ihr jetzt bitte diejenigen. Ja, wir sind ja Exekutive und das fand ich bei dir ganz beeindruckend. Du sagst, also posttraumatisch belastet, traumatisiert, schwere, ich sag mal, Erlebnisse in Einsätzen. Wenn ich den Auftrag wieder kriegen würde, ich würde gehen. Mhm. Und so sind viele Soldatinnen und Soldaten. Wir sind Exekutivorgan, wir haben eine Parlamentsarmee und verlassen uns darauf, dass die vernünftige Entscheidung für uns trifft. Und ich sag mal, und da ist unsere Bevölkerung ja zumindest, was die Umfragen angeht, schon sehr klar. Ja, das sieht man jetzt auf den Straßen bei irgendwelchen Demos nicht und auch nicht bei Social Media. Aber der Großteil unserer Bevölkerung versteht, dass das, was in der Ukraine passiert, unmittelbar mit uns zu tun hat. Und dass Russland dort nicht stoppen wird, wenn es einen Erfolg haben wird, sondern die sowjetischen großen Grenzen wiederhergestellt wurden. Und wir fühlen uns eben jetzt mal auch aus menschlicher, moralischer Sicht mitverantwortlich für Unrecht, was wir in anderen Teilen Europas hier erleben, ja, auch in anderen Teilen der Welt. Und das zeigt, dass es dann am Ende nicht um ein Stück Land geht, das man im Zweifel verteidigt, sondern eigentlich um eine Idee. Eine Wertegemeinschaft. Und um unsere Art zu leben. Ja. Und ich bin ehrlich gesagt sehr beeindruckt und auch bewegt von dem, was ich heute Abend hier gehört habe, weil die wichtigste Erkenntnis des Abends eigentlich ist, egal, was die da veranstalten, mit Desinformationen, mit komischen Erzählungen, mit Bots, mit Trollen, mit gekauften Agenten, am Ende haben wir dann doch auch in diesem Land Menschen, die klar haben, wo links und rechts und oben und unten und wo gut und böse ist. Und das ist wichtig. Herzlichen Dank dafür. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.